Sagen Sie bitte, Kamerad Olias, wie lange sind Sie nun schon eingezogen? Ich bin seit Beginn des Krieges bei der Wehrmacht und habe den Einsatz Polen und Frankreich bereits mitgemacht. Ich bin zurzeit bei einer Infanterieeinheit, die ich immer vor eingesetzt gewesen bin. Hatten Sie nun auch die Möglichkeit, sich auch weiterhin künstlerisch zu betätigen? Jawohl, diese Möglichkeit habe ich sogar sehr oft gehabt. Überall, wo wir ein Klavier entdeckten, habe ich dann in einer Kampfpause oder wenn wir irgendwo in Ruhe lagen, meine Kameraden durch meine Lieder manch heitere Stunde bereitet. Manchmal war es ein verschlossenes Bauerngehöft oder irgendein Gasthaus und ein anderes Mal wieder ein Lazarett. Aber immer wieder musste ich mein Lied singen und spielen. Wann ist Frieden in Berlin? Wenn der Funkturm wieder blinkt, alles Bohnenkaffee trinkt, wir das Trinken und das Rauchen nicht mehr kriegsversteuern brauchen, wenn wir wieder uns bekleiden, ohne Punkte abzuschneiden, jedes Auto tankt Benzin, dann ist Frieden in Berlin. Wenn die Frauen ohne Zögern wieder Wühl in Wollstoff legen, wenn sie Büsten harter Spitzen wieder massenhaft besitzen, wenn sie nicht mehr mit den Reizen, weil ein Strumpf gestopft ist, geizen, wenn sie sich anziehen wie im Magazin, dann ist Frieden in Berlin. Dann ist Frieden in Berlin.